Kiezbiografien, Ausgabe 6. Ich bin heute zu Besuch bei Jens Steiner. Hallo Jens. Hallo. Jens ist auf der einen Seite Musiker, aber auf der anderen Seite ist er auch journalistisch unterwegs. Ich bin irgendwann mal über eine Publikation von ihm gestolpert. Das war ein Lexikon, wo er mitgearbeitet hat. Und irgendwie der Kontakt hat sich halt ergeben über die Musik. Und jetzt ist Jens aber auch seit einiger Zeit aktiv, zumindest, wie ich mitgekriegt habe, Radiomoderator. Und in den Kiezbiografien dachte ich mir, in dem Rahmen könnte ich Jens mal interviewen, weil er im Prenzlauer Berg, ja, ich nenne es mal Kiezradio macht. Wenn ich jetzt so Jens Sachen sehe, die er macht, ähneln die auf der einen Seite den Interessen, warum ich Kiezbiografien mache, aber unter so einer Art Medienaspekt gehen wir unterschiedliche Wege. Und genau das, was dich, Jens, als zum Radio gebracht hat, warum du dich entschieden hast, auch Radio machen zu wollen, klar, man kann alles hinterher als Podcast hochladen und das machst du auch mit deinen Sendungen, aber zuerst stand halt die Entscheidung wahrscheinlich da, Radio machen zu wollen, weil es in irgendeiner Weise eine Faszination ausübt auf dich. Das weiß ich, weil das hast du mal gesagt zu mir. Und vielleicht können wir tatsächlich auch wieder mit dem biografischen Aspekt anfangen. Wenn du zurückgehst in die Geschichte, was ist das, wo dich Radio so gecatcht hat? Also ich weiß ja, du bist auch im Osten des Berlins aufgewachsen und es gab DT64. Und das war ja nun auch ein Radiosender, der wichtig war für die Geschichte von Radio in Berlin. Bin ich da richtig oder war es noch viel früher? Ja, das haut schon ungefähr hin. Also meine Eltern hatten so ein großes Röhrenradio und das war ja so ein riesengroßer brauner Kasten, der muss irgendwie aus den 30er Jahren oder so gewesen sein. Da waren noch richtige dicke, fette Röhren drin und das war so ein Heiligtum, da durfte ich nicht ran und da kam ich auch gar nicht ran. Und die haben meistens Berliner Rundfunk gehört. Und später auch DT64, als das dann auch tagsüber aufgeschaltet war und dann von 7 bis 24 Uhr gesendet hat. Das war so Mitte der 80er Jahre, aber so vormittags, so als Frühstücksradio lief eigentlich mal Berliner Rundfunk, Familie Findig, 5 vor 7. Das war so eine sozialistische Radio-Hörspielfamilie, die kindergerecht einen sozialistischen Einstieg in den Tag gewähren sollte. Und willkommen zum sozialistischen Einstieg in den Tag. Ja, das war so fast so ein bisschen Ritual. Oh, jetzt kommt Familie Findig. Und später hatten wir dann auch so ein Weckerradio, das habe ich dann irgendwie am Bett zu stehen gehabt, wo die Zahlen immer so umgesprungen sind. Das war so eine kleine Uhrenzahlen, irgendwie so eine Plättchen, die dann immer so umgeklackt sind. Und damit konnte man halt auch Radio hören, sowohl Mittelwelle, Langwelle als auch Kurz, Ultrakurzwelle und Kurzwelle. Polizeifunk. Ja, das ging mit einem anderen Radio, was wir hatten. Ja, da konnte man auch Westberliner Polizeifunk empfangen. Und das habe ich aber erst Anfang der 90er mitgekriegt. Auf jeden Fall war es interessant, in Berlin Radio zu hören, also auch als Kind Radio zu hören, weil wir ja das Privileg hatten, 12 Radiostationen zu haben. Jetzt insgesamt? Also insgesamt in Berlin auf UKW gab es eben erstmal die ganzen Programme vom Sender Freies Berlin. Mhm. Dann gab es RIAS 1, RIAS 2. Mhm. Dann gab es ab 86 einen privaten Rundfunksender. Das war Radio 100,6. Ja, von Schamoni. Duales System damals. Genau. Das duale System. Genau, wenn man sich noch so an Filme entsinnt wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger, Supernasen. Ja, sollte man gesehen haben. Nein, nicht Supernasen, sondern Piratensender Powerplay. Ja, das war so ein bisschen sehr schmerzhaft eigentlich, aber andersrum Impuls. Ja, das war auf jeden Fall so ein ausschlaggebender Punkt für mich. Lief der im Osten? Der lief nicht im Osten, der lief im Westfernsehen. Achso, okay, Entschuldigung. Ja, den hatte ich, glaube ich, bei meiner Oma, als sie schon im Bett lag, im Fernsehen gesehen, irgendwie Mitte der 80er Jahre und war schwer begeistert. So, wie Piratenfilm im Osten lief, so lief Piraten. Ja, es hatte auf mich, glaube ich, auf mich hatte Piratensender Powerplay eine ähnliche Wirkung wie auf andere Beat Street vielleicht gehabt hat oder so. Es hat einfach so eine Faszination ausgelöst. Natürlich war das keine Propaganda für Piratensender, sondern es war eine Anspielung auf die Dualisierung des Hörfunksystems in Westdeutschland. Was ich sagen wollte noch, diese anderen Sender, die wir noch hatten, wir hatten einmal die alliierten Sender. RIAS war im Grunde genommen ja auch Radio im amerikanischen Sektor. Auch sowas. Wir hatten BFBS, wir hatten AFN, wir hatten einen französischen Sender. Und über Mittelwelle hat man natürlich auch die russischen Sender gehört. Ja. So, aber das war mal ein bisschen schwer greifbar. So, das andere konnte man irgendwie noch so... Ja, aber also welche so aus dem Randzonengebiet Westen halt, ne, für so, hab DDR 1 und DDR 2 als Fernsehen gekriegt, Radio natürlich auch. Nun hat mir keiner einen Strick gedreht, wenn ich das Sandmännchen geguckt habe damals. Ja, aber ich weiß halt nicht, wie ist denn das jetzt, wenn Radio so ubiquitär ist, ja, irgendwie so... beim Fernsehen weiß ich, gab es eine Zeit auf jeden Fall im Osten, wo man eigentlich nicht offiziell sehen durfte und unter der Hand quasi hat es jeder gemacht, aber wenn halt du so viele Radiosender hast, ja, irgendwie, und es ist überall und Radio hat noch mehr als Fernseher gehabt. War das trotzdem so ein Geheimnis oder war das, wie ging der Osten damit um? Also ich bin ja in den 80er Jahren groß geworden, also meine Schulzeit, meine DDR-Schulzeit war eben von 1983 bis 90, 83 bis 90. Und uns hat jetzt niemand mehr auf die Finger gehauen. Also die Zeiten, die wahrscheinlich unsere Eltern noch miterlebt haben, die waren bei uns nicht mal so krass. Ich kann mich nur an einen Tag erinnern, als die Pionierleiterin mal irgendeine Vertretungsstunde füllen musste und immer so nebenbei verlautbart hat, dass es nicht so gut ist, Westradio zu hören und Westfernsehen zu gucken. Weil damit und das Gehirn explodiert vom oder irgendwie. Nee, so aber es war auch ein bisschen eigenartig. Also Westfernsehen sendete ja nicht ganz rund um die Uhr, aber spätestens seitdem Sat.1 irgendwie aufgeschaltet war, nach Telebörse war ja Kinderfernsehen. DDR-Fernsehen hat erst angefangen 17.10 Uhr, da kam irgendwie Gewusst, wie spart Energie, und 17.15 Uhr gingen dann die Kinderprogramme los. Also donnerstags Mobil, montags irgendwie Kunibert und Brummkreisel. Stimmt. Und mittwochs war eben ein bisschen eher schon Sendestart, da ging es 16 Uhr los mit so einer Mittwochsendung mit LNT und so. Und ja, 10 vor 7 war im Sandmännchenzeit und 10 vor 6 so. Ansonsten hat DDR-Fernsehen außer das Bildungsfernsehen am Morgen nicht so viel geboten. Ja, aber Radio anders wahrscheinlich schon. Ne? Radio war ein faszinierenderes Medium, weil es eben rund um die Uhr gesendet hat. Und bei dem DT64 der 80er Jahre war es eben auch so, dass die das Publikum geduzt haben, was sowohl im Westradio, auf dem jugendlich wirkenden RIAS 2, was 92 dann privatisiert wurde und RS2 wurde, einfach ein Ding der Unmöglichkeit oder Undenkbarkeit war, dass Publikum direkt geduzt wurde. Ja. Also diese direkte, jugendgemäße Ansprache, das hatte DT64 schon ganz gut drauf, so als FDJ-Funk. Und dann gab es einen Sender, den konnte ich immer nicht so richtig einordnen. Das war zu Zeiten, als alle Ostler schon 100,6 gehört haben, weil der natürlich auch sehr frisch daherkam im Vergleich zu allen anderen Sendern. Der Prototyp für den Dudelfunk. Ja, genau. Das war wirklich der Prototyp für den Dudelfunk. Aber der Kabelrat von Westberlin, heute die MABB, hat eben eine Auflage erteilt und hat gesagt, okay, ist ein konservativer Radiosender, ein privater Radiosender, der sich durch Werbung finanziert. Mhm. Ihr sendet bis 18 Uhr, aber nach 18 Uhr sendet ein alternatives Programm. Und das war einmal Bürgerradio. Das fing immer an mit so einer Glocke. Ding, ding, ding, ding, ding. Bürgerradio. Auch die ersten Schritte des Bürgerfunks. Dann, ja. Ja, schon. Bürgerradio. Und zwar ziemlich deutlich. Und das habe ich öfter mal in der Badewanne gehört. Also das war immer so genau 18 Uhr. Und die haben über Sachen diskutiert, die waren für mich so fernab jeder Realität. Und dann gab es noch Radio 100, die haben auch im Schaltprogramm mit 100,6 gesendet. Und während 100,6 sein Programm immer mit dem Deutschlandlied beendet hat. Danke. War wohl üblich, ne? War üblich, ja, im öffentlich-rechtlichen. Hat Radio 100 immer angefangen mit einer Klospüle. Also es lief die deutsche Nationalhymne und dann kam diese Klospüle und dann fing Radio 100 an zu senden. Irgendwie ein bisschen Punk, ne? Wie kann das sein? Ich meine, wer hat diesen Sender gemacht? Also genau Punks? So eine Leute, ja. Schon, ja? Ja. Wenn du so gesehen und vielleicht, also ohne dich jetzt von der Geschichte, also ich höre jetzt daraus, also du bist durch das kindliche Hören mit Faszination gekoppelt wieder reingerutscht. Mhm. Jetzt bist du auch im Bürgerradio mit einer Sendung aktiv, Pi-Radio heißt das? Ja, es ist ein freies Radio. Ist nochmal ein bisschen was anderes als ein Bürgerradio. Ist aber auch so punkig, finde ich, wenn man so reinhört. Ja, es steht auch so ein bisschen in der Tradition. Also die Faszination des Mediums Radio war für mich dieses unmittelbare, dieses voyeuristische fast, aber voyeuristisch mit dem Ohr. Ich weiß nicht, ob es da ein Wort für gibt, aber du sitzt hier. Ist es spannend vielleicht schon? Ein bisschen so ein Audio. Und du weißt, ein paar hundert Meter weiter oder vielleicht ein paar Kilometer weiter oder an einem ganz anderen Zipfel der Welt sitzt jemand und sagt genau in diesem Augenblick das, was du jetzt gerade hörst. Also dieses Echtzeitmoment, ja? Ja. Das fand ich mit am beeindruckendsten. Natürlich gab es auch viele voraufgezeichnete Sendungen und normal halt, so eine Sachen. Aber ich fand es schon immer irgendwie toll, da sitzt jetzt irgendwo jemand und ich sitze hier und höre zu. Also, ja, es ist ein bisschen wie gegenüber ins Fenster gucken. Ja. Und das hat was Spannendes. Und was mir am meisten gefallen hat, war auch so dieses spielerische, also dieser technische Aspekt, ohne jetzt mich für Lötstellen oder Magnetbänder irgendwie zu interessieren, aber man drückt auf den Knopf und dann fährt was ab und dann, das hatte schon was Beeindruckendes, also wenn man auch in irgendwelchen Filmen so Radiosituationen irgendwie gesehen hat, da steht ein Mikrofon und da sagt man was rein und das hatte schon was sehr Fesselndes und Beeindruckendes für mich und genauso war es auch immer so, wenn ich mit meinen Eltern an einer Leperstraße mit dem Auto vorbeigefahren bin und da dieses große Funkhaus der DDR gesehen habe und so dachte, oh. Das ist unten in Adlershof, ne? Oder? Nee, das ist das DDR-Fernsehengelände gewesen und eine Leperstraße ist auf der anderen Spreeseite. Mhm. Also, ja, Niederschöne Weide. Ah, da sind jetzt Übungsräume, glaube ich, drin, ne? Oder dieses. Da ist alles Mögliche drin. Also, es hat eine Immobilienfirma jetzt und die vermietet das Gelände an Leute, die da Filme drehen möchten, okay, an Bands, die da Proberäume haben, an, ja. Also, es ist ein bisschen schon da drin geblieben, aber es ist kein staatliches Radio mehr. Nee, es ist kein staatliches Radio mehr, darf es ja auch nicht mehr geben. Na gut. Wir haben öffentlich-rechtliche genau. Und ich habe mir vor ziemlich genau 8 Wochen dieses Gelände auch nochmal angeguckt, habe da so eine Führung mitgemacht und bin auch da vorbeigekommen, wo ich schon mal war, als ich so 92 so öfter bei DT64 war und da so, ja, kein offizielles Praktikum gemacht habe, aber schon irgendwie öfter da war und dann mal irgendwelche Bänder durch die Gegend tragen durfte und so. Und das war genau die Umbruch- und Aufsplitterungsphase, als DT64 sich gespalten hat und an den ORB gegangen ist. Also es war ja Radio Fritz quasi? Na, das war noch weit vor aber, Radio Fritz. Ach, DT64 also, blieb auch noch auf dem ORB. Ne? Und bis 1992, bis Ende 1992 musste laut DDR-Rundfunkstaatsvertrag musste eben, ja, mussten Sendeanstalten geschaffen werden, so auf Länderebene. Und es wurde der Mitteldeutsche Rundfunk geschaffen und der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg. Und einige Sachen gingen dem NDR über. Genau, für Mecklenburg, genau. Für Mecklenburg war dann der Norddeutsche Rundfunk zuständig. Und mit DT64 war es so ein bisschen in der Schwebe, was passiert mit uns? Werden wir ein eigenständiger Sender? Müssen wir uns selber tragen? Gehen wir an den MDR, an den NDR oder an den ORB? Das war alles so ein bisschen unklar. Und es war wirklich unklar bis zu dieser Nacht, 31. Dezember 1991 oder 92, ich glaube 91. Ja, ich glaube es ist 91, genau. Und dann war klar, der ORB will ein eigenes Jugendprogramm produzieren Und der Arbeitstitel war erstmal die ersten Tage Rockwelle B. Es hieß dann ganz schnell Rockradio B. Und der MDR hat gesagt, wir übernehmen erstmal DT64 und gucken mal, was wir damit machen. So, wir wollen schon ein eigenes Jugendprogramm irgendwie produzieren. Das haben wir auch noch im Fernsehen auch gemacht als DT64, ne? Die Jugendwelle für Fernsehen. Also, es gab 1199, das ist Jugendfernsehen. Genau, ja, entschuldige, okay. Na gut, aber jetzt DT64 ging erstmal in den MDR. Genau, und die haben erstmal auch noch weiter aus der Lepperstraße gesendet, aber es war klar, es wird jetzt keine Dauerlösung werden aus der Lepperstraße, weil der Mitteldeutsche Rundfunk ja für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig ist. Und da war schon irgendwie klar, irgendwie komisch. Es gab Leute, die haben den Schritt gemacht und haben gesagt, wir gehen zu Rockradio B oder sind auch abgeworben worden. Und zuerst dachte ich irgendwie, Rockradio B, das ist gar nicht DT64, war so ein bisschen innerlich aufgebracht und aufgewühlt. Deswegen André Langenfeld ist auch ziemlich schnell zu Rockradio B gegangen. Mhm. Silke Hasselmann, eigentlich die Zugpferde von DT64. Also auch Marusha dann sind ziemlich schnell rübergegangen zu Rockradio B. Und ja, bei meinem ganzen Frust muss ich irgendwie feststellen, das, was die machen auf Rockradio B, was ja nur so ein 4-Stunden-Fenster in DT64 anfangs war, das war gut. Das war einfach mal richtig gutes Radio. Da liefen Sachen, die sind heute unvorstellbar. So eine Sachen, Features im Tagesprogramm, die aber ja Jugendradio sind, die eine persönliche Ebene auf mich bringen irgendwie. Das war schon faszinierend. Und wie alt warst du da, als du das angehört hattest? Also das war, da war ich 14, 15. Also eigentlich genau die Altersstufe, die mit Radio, bewusstem Radio hören, eigentlich so richtig reingeht. Voll, voll. Es war schon ziemlich, ziemlich wichtig, krass und prägend, diese Zeit für mich. Also einerseits so das Funkhaus dann auch von innen zu sehen und einen direkten Draht dazu zu haben, teilweise auch die Radiomacher zu kennen. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen engagiert, soweit das in meinem Alter möglich war, in diesem Verein zum Erhalt von DT64. Mhm. Und so zu der Zeit bin ich auch aufmerksam geworden auf Radio P. Das sendete von hier aus Prenzlauer Berg. Mhm. War so ein bisschen aus dem Umfeld von Feeling B. Feeling B, so eine Punker-Kombo, so die Vorstufe von Rammstein. Und die haben eben unter den Dächern Prenzlauer Bergs, kann man auch in diesem alten Dokumentarfilm über Prenzlauer Berg zur Wendezeit, der heißt glaube ich auch nur Prenzlauer Berg, sehen. Das bei ist so die. Nee, den gibt's nicht bei YouTube. Nee? Okay. Nee, gibt's nicht bei YouTube. Die haben eben unter den Dächern gesendet und haben so ein Programm gemacht. Das war das, was ich machen wollte, was ich mit dem Kumpel irgendwie, als wir noch 4., 5. Klasse waren, im Wohnzimmer seiner Eltern, wenn die nicht da waren, mit dem Mikrofon irgendwie gemacht haben, so mit Kassette und Mikrofon irgendwelche Sachen aufgenommen und einfach unseren Spaß gehabt. Und die haben das gemacht, was ich machen wollte und dachte, ja. Das war dann Piratenradio. Das war Piratenradio, das war top illegal. Ja. Und die hatten auch ihre Problemchen mit der Deutschen Bundespost. Ja, klar. Und haben das aber irgendwie so humorvoll genommen und haben eben aus diesem Film, von dem wir vorhin gesprochen haben, mit Piratensender Powerplay immer so kleine Schnipselchen irgendwie eingeblendet. So Ameisenbär 1 an Ameisenbär 2. Habt ihr die Peilung? Nein, wir haben sie verloren. Ihr. So, das war total lustig. Weil der Piratensender, für die, die es nicht wissen, permanent auf Platz, Versendestandortwechsel sind, weil man mittels drei Funkwagen gucken konnte in so einem Dreieck, wo er genau steht. Das heißt, um nicht erwischt zu werden, musstest du reisen. Und ich glaube, Piraten in der Powerplay hatte, nur zur Verallgemeinerung, fürs Hintergrundwissen, Thomas Gottschalk und Mike Krüger hatten so eine kleine Draisine oder irgendein kleines Van hatten die. So einen amerikanischen Van und sind durch die Gegend gefahren, haben aus dem Auto rausgesendet und damit waren sie in der Lage, auch immer die Leute an der Nase herumzuführen und irgendwie von da zu senden, wo sie garantiert nicht erwartet wurden. Ne? Das muss dann hier in den Prenzlauer Berger Dächern wohl ähnlich gewesen sein. Die müssen ja immer auf und ab gebaut haben. Nee, es gab wohl mehrere Sender an verschiedenen Orten und man konnte dann relativ unproblematisch umschalten. Manchmal gab es da so einen dazwischen irgendwie und ja, es ging dann irgendwie weiter. Das war ziemlich clever und ging auch eine Weile gut und einmal gab es auf DT64 so einen Benefiztag, wo ganz viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens selber eine Sendung gemacht haben. Was weiß ich, Gregor Gysi hat eine eigene Sendung gehabt und Tamara Danz und lustigerweise auch Radio P. Ach echt? Ja. Haben einen eigenen Slot gekriegt. Die haben, ich glaube, eine Sendung von 18 bis 19 Uhr oder so bekommen an diesem einen Tag. Das muss auch so... Das muss kurz vor Weihnachten 1991 gewesen sein, als es wirklich heiß herging, so in diesem Kampf um DT64. Es war ja unvorstellbar, was da für Ressourcen freigesetzt wurden. Ja. Leute sind auf die Straße gegangen, Demonstrationen, Mahnwachen, Zehntausende in Dresden, die demonstriert haben, dass das bleiben soll. Nicht abgewickelt. Ja, also es gab einmal so eine Aktion, da hat der Rias einfach sein Programm auf die Frequenzen von DT64 geschaltet und hat dann irgendwie die Berliner Festwoche ausgestrahlt. Mhm. Und durchgedreht. 90, 91 oder so. Und ja, die Leute hatten so einen Hals. Und das war nicht, weil die dem Osten nachgetrauert haben, sondern weil DT64 zu Wendezeiten einfach mal eine Rolle gespielt hatte als Medium, was für junge Menschen da ist und was Themen beleuchtet, die deren Themen sind. Auf einmal gab es eben Reportagen, es gab investigativen Journalismus, es gab schräge Formate, die nirgendwo anders reingepasst hätten, kritische Features und all so eine Sachen und Musik, die man sonst nirgendwo zu hören bekommen hat. Also könnte man sagen, naja gut, das waren dann halt, ne, damals zu DDR-Zeiten gab es offiziell sowas nicht, das war langweilig und die Nachrichten von den nächsten 5 Jahren waren vorgeschrieben so ungefähr, aber wenn ich jetzt mal in die Jetztzeit gucke, dann gibt es sowas auch nicht. Und wir sind auch nicht mehr im Ostzeiten, ja, irgendwie, sondern also so gesehen ist das ja eine besondere Phase gewesen, wo Radio so nah an den Hörern war wie vorher im Osten, vielleicht auch im Westen und schon jetzt auch auf heute betrachtet, heute auch nicht mehr ist. Ja, ist richtig. Also man muss jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr suchen. Und was mich heutzutage annervt, ist, wenn man zum Beispiel mit dem Auto mal quer durch Deutschland fährt und währenddessen Radio hört. Da kann es passieren, dass man auf den Düdelsendern im Mecklenburger Raum Radiosprecher hört, die genauso klingen wie die von MDR Jump. Die von MDR Jump klingen sowieso den ganzen Tag gleich. Denkst du, der Typ, der macht überhaupt keine Pause vormittags, mittags, abends, immer derselbe Typ. Immer drauf. Die sind immer austauschbar, die Stimmen sind ähnlich und gleich. Und in Bayern machen sie dieselben Gags wie im Norden irgendwie, weil die ihre Gags vorgeschrieben kriegen von Agenturen, die nichts weiter machen als Anmoderation, echt? Abmoderation wirklich? Und heiteres Tagesprogramm produzieren. Also ich weiß, dass für Tagesprogramm andere Regeln gelten als für solche Nightline-Geschichten, ne? Irgendwie also ein Nachtprogramm von Domian ausgehend, alle anderen, die halt so Anrufer reinnehmen. Das ist dann mehr Freistil, währenddessen das Tagesprogramm doch sehr verspartet ist. Aber dass es Agenturen gibt, die ihn tatsächlich bis runter auf die Jokes, die sie zu machen haben, es vorschreibt, das ist echt, also das wusste ich jetzt nicht so. Also gruselige Entwicklung. Echt? Ja, zumal, also, weil das, also das, ich wüsste ja nicht, wie man damit handeln soll. Also das tötet ja alles eigentlich so, wenn ich drüber nachdenke. Bist du nur eine Maschine, eine Joke-Maschine. Ja, genau. Und deswegen hat so der Reiz, so Radiomoderator in so einem Mainstream-Sender zu werden, für mich auch schnell abgenommen. Also der war schnell verblasst. Es gab irgendwie keine Motivation mehr, das irgendwie zu machen, weil das gar nicht mehr meins war. Also ich kann mich erinnern, ich bin mal in Halle an so einem, ich weiß gar nicht, wie dieses hieß, so ein Privatsender in Halle mit so einem gläsernen Studio vorbeigelaufen und habe so dieses Studio von innen gesehen und da war nur so ein Headset-Mikrofon, was da lag und im Schreibtisch und ein Computer. Und dann dachte ich, das ist eigentlich nicht das Radio, was mir so vorschwebt. Also das Haptische fehlt. Also ich meine, ich kenne das aus meinem Alltag jetzt auch, also auch, weil ich dran vorbeigehe, weil ich mache den Job ja nicht, ne, irgendwie so, aber also Digitalisierung, also die Technik selbst verschwindet im Kabel oder im Rechner halt. Mhm. Das Mikro bleibt ja, ne, irgendwie so, also ist ja der eine Punkt, irgendwie so, das Ambiente, in dem du dich bewegst und, ne, also mit den Knöpfen, die du vielleicht drücken wolltest, das hast du da schon nicht mehr gesehen, irgendwie so. Aber das ist ja eigentlich vielleicht doch nicht alles, um dann das Gefühl zu kriegen, Nee, das, also es ging nicht darum, halt Raumpilot zu werden, ja, und in der Kapsel zu sitzen und zu schalten und zu walten, sondern Radio hat ja auch so eine inhaltliche Ebene. Irgendwie so. Die klang jetzt gerade schon an, irgendwie so, weil du meintest, es gab eine Zeit, irgendwie, wo Features gemacht wurden, also Wortbeiträge da waren, die halt irgendwie einen interessierten, die, die man auch vermisst hat, wenn sie nicht da waren. So. Und ja, also gut, jetzt würde ich quasi mir selbst die Antwort geben, im Laufe der Zeit, was man jetzt als Dudelfunk und Einschaltquoten und bla bla bla, ja, irgendwie so, jetzt so mitzieht in die Jetztzeit, hat sich auch das inhaltlich verabschiedet in großen Mengen. Also das, es gibt nur noch sehr, sehr wenig Feature und nur zu bestimmten Uhrzeiten irgendwie so. Und da würde ich jetzt quasi dir selbst so, also wie ich dich sehe jetzt irgendwie sagen, dass das auch ein Punkt war, was dich vom regulären, von einem offiziellen Radio weiter weggetrieben hat, dass du keinen Bock mehr hattest, vielleicht Radiomoderator zu werden in so einem öffentlich-rechtlichen, in einer öffentlich-rechtlichen Instanz, weil du auch vielleicht weniger das machen kannst, was du am Radio schätzt, nämlich das Reden, außer flache Jokes zu machen, die einem vielleicht noch ungünstigstenfalls vorgeschrieben sind. Liege ich da ganz falsch? Weil letztendlich hast du dich ja doch dann weiter bewegt und jetzt bist du, machst du eine Sendung unter Bedingungen, die dir irgendwie, zumindest nach dem, was du gerade erzählt hast, so ziemlich auf den Leib geschneidert sind. Du bist so mehr oder minder dein eigener Herr, kannst Leute einladen. Da können wir gleich mal zukommen, wie du eigentlich arbeitest mit deiner Sendung vielleicht. Mhm. Aber also du bist ja eigentlich ein Wortbeiträger mit ein bisschen Melodieergänzung. Also du lässt ja auch Lieder spielen in deiner Sendung, aber eigentlich, wenn ich jetzt Radio Prenzlauer Berg höre. Funkhaus Prenzlauer Berg. Entschuldigung, ist das so Funkhaus Prenzlauer Berg bei Radio Pi? Dann ist das für Pi-Radio. Ist der? Null ich. Also, das Ding heißt Funkhaus Prenzlauer Berg bei Pi-Radio. Genau. Auf 88.4. Genau. Ne? Soweit. Haben wir es nochmal richtig gestellt. Haben wir es jetzt richtig. Auf jeden Fall halt aber wird da viel gesprochen und es kommt ein bisschen Musik. Und das ist aber bei dem gesamten Sender-Ding so, finde ich, im Vergleich. Bist du deswegen hingekommen? Ja, nee, also ich habe ja angefangen vor 25, 26, 27 Sendungen als ja eigentlich reine Musiksendung fast. Also echt? Ja, es hat angefangen als reine Musiksendung. Ich habe Musik gespielt, ich habe schon ein großes Auge darauf gehabt, was es für Musik ist. Inwiefern? Ich habe eine Sendung machen wollen, nur mit so Hip-Hop-Mucke aus meiner Gegend. Und mit die Folgen nach rechts und so weiter? Also unveröffentlichte, coole Musik aus meiner Gegend, okay. Und schon Hip-Hop-lastig. Ich wollte so die Musik meiner Freunde spielen. Mhm. Das war so ein bisschen mein Anliegen. Hatte sich aber relativ schnell erschöpft. Und ich dachte, das kann nicht alles gewesen sein. Das ist mir zu wenig. Und ich bin jemand, der nach so einer Sendung sehr selbstkritisch rangeht. Nicht, dass ich mich irgendwie selber fertig mache, irgendwie, oh Gott, das war alles so schlecht. Sondern ich gucke nach dem, was daran positiv und interessant war und so, was man in die Richtung noch weiter machen kann. Du hast und was eben entstanden ist. Ja, ich bin sehr analytisch. Du hörst es auf jeden Fall nochmal an. Ich höre es mir auch nochmal an und ich gehe auch so die Sendung im Kopf nochmal durch, was okay. passiert und so. Und was ich eben gemacht habe jetzt so über die letzten 2,5 Jahre war, so mehr Profil in die Sendung reinzukriegen und die zu was Besonderem zu machen und zu dem zu machen, was ich von Radio immer erwartet habe. Und ich habe jetzt eine Magazinsendung, die leider nur noch eine Stunde geht, hat aber auch Vorteile, weil man sehr kompakt Sachen abarbeiten kann und muss. Und das Besondere ist eben, dass ich mir Leute ins Studio hole, von denen ich denke, dass die diejenigen sind, die Berlin zu dem machen, was es ist, oder die meinen Stadtbezirk zu dem machen, für das er gehalten wird, wofür er gehalten wird oder so. So Prenzlauer Berg. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht nur auf Prenzlauer Berg beschränkt, aber ich habe schon meinen Fokus so auf den Nordosten der Stadt in erster Linie, einfach um einen ganz klaren lokalen Bezug irgendwie herzustellen, was ja auch so das Besondere an diesem Sender sein kann, dass der eben nicht danach gehen muss, ja, was haben denn irgendwie die restlichen Berliner damit zu tun, so, sondern ich sage hier, Prenzlauer Berg, Nordost-Berlin, vielleicht noch so Friedrichshain so ein bisschen, ich mache eine Sendung genau für diese Gegend und für diese Leute, die sonst keine Lobby richtig in der Mainstream-Medienwelt finden. Nordost heißt ja eigentlich auch, also Berlin, Prenzlauer Berg, Friedrichshain ein bisschen, aber Nordost ist doch eigentlich auch Weißensee und Pankow, oder? Zählst du das dazu noch? Ja. Also du bist an die Stadtgrenzen im Norden raus. So. Genau. Und weil die unterscheiden sich ja schon, die Bezirke, ne? Deutlich, klar und deutlich unterscheiden die sich. Und ich möchte einfach so, dass diese Leute eine Lobby kriegen. Und mir geht es auch gar nicht darum, dass irgendwie Tausende dann diese Sendung hören, sondern mir geht es einfach ums Machen, ums Zeigen, dass man eben selber was bewegen kann. Und das mache ich, glaube ich. Ja, genau das mache ich. Und das macht mir Spaß. Also es ist sehr viel Arbeit. Es ist mehr Arbeit, als ich je gedacht habe. Und hier bleiben mir viele Arbeitsschritte erspart, die man im Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel machen muss. Also so komplette Transkripte von Interviews oder gleichzeitig für online noch produzieren irgendwie. Playlist erstellen, die man Playliste, genau. Also Playlisten bin ich ein bisschen von weggegangen, weil weniger Musik gespielt wird, wie du sagtest. Aber ich habe einen größeren Fokus gesetzt auf Live-Musik. Also ich versuche schon, Live-Musik ins Studio zu kriegen, die ja nicht einfach nur so Live-Musik ist, sondern die auch sowas zum Anfassen hat. Also die Radio zu einem einzigartigen Hörerlebnis macht. Also man hat diesen Moment und der wird so nicht wiederkommen. Natürlich kann man sich diese Aufnahme anhören. Aber das ist natürlich, ich erinnere mich jetzt an eine letzte Sendung, die ich gehört hatte, war, da hattest du Gerät. Das ist ein Hip-Hop-Beat-Produzent von den Cut Cannibals zu Besuch. Und der hat seine MPC, also sprich seinen Musikcomputer mitgebracht und hat dort live vor Ort Sachen zusammengebaut, die halt nicht so von Platte oder wie auch immer oder als MP3 abgespielt worden, sondern so einen Live-Touch dann hatten. Ne? Und wir hatten Sachen wirklich im Radio zusammengebaut und gemischt. War auch überhaupt das erste Mal im Radio, dass jemand eine MPC angeschlossen hat. Also auf Pi-Radio definitiv und auf anderen Sendern habe ich es auch noch nie gehört, dass jemand live eine MPC angeschlossen und dann damit gespielt hat. Seine Fragmente zusammengebaut hat, kollagiert hat, neu. Das fand ich eben toll. Also so eine Sachen möglich zu machen. Oder hatte ich auch mal Fried Drums da. Fried Drums, eine Percussion-Gruppe, die beim Karneval der Kultur noch mal tierisch gut absahen und tolle Preise gewinnen. Und die hatten natürlich jetzt nicht ihre Trommeln und alles da, sondern die haben das, was sie sonst auf der Straße machen, ja, als Vocal Percussion gemacht mit dem Mund. Krass. So. Krass. Und das war cool. Das war einfach so, oh! Ja. Ein einzigartiger Augenblick, wo ich mich total gefreut habe. Oder so berührende Momente, wie zum Beispiel, als die Gruppe Das Projekt mal da war. Die haben so ein Lied gespielt, da sind mir fast die Tränen gekommen. Gib mir ein Blatt Papier, ich schreib was für dich drauf. Und das war einfach nur schön. Und kurzzeitig gab es Stille im Äther. Ja. Die Träne wurde weggedrückt, das Kreuzband kam und so, nee, es sind wirklich manchmal richtig klasse Momente, die man da erlebt. Und es ist so ein bisschen auch mein verlängertes Wohnzimmer. Ich hole Leute, die mir künstlerisch oder persönlich am Herzen liegen, ins Studio. Und ja, lass die ein Privatkonzert für mich geben, so ein bisschen, aber teile es irgendwie mit allen. Und ja, du redest ja mit ihnen hinterher noch darüber, über das, was sie tun. Also davor, danach, die ganze Zeit, also du hast immer so zwei Gesprächspartner eigentlich maximal, ne, in der Sendung. Ja, manchmal auch drei, manchmal auch fünf, ja. Oh, krass. Also okay, du musst ja ganz schön managen dann halt die Zeit. Also mittlerweile habe ich auch so ein bisschen den Mut gefunden, das so zu machen. Anfangs war es sehr schwer. Also überhaupt erstmal sich reinzufitzen, die Technik koordinieren und einfach so ein Auge und Ohr für alles zu haben, was ringsherum passiert. Also man braucht ein sehr hohes Maß an Aufmerksamkeit, finde ich, wenn man es gut machen möchte. Und Konzentration. Und anfangs war die einfach noch nicht bei mir da. Also dieser Mut, größere Sachen zu machen, der ist eigentlich erst so nach und nach gewachsen. Und mittlerweile traue ich mir auch größere Sachen zu. Aber Step by Step nichts Backstreet irgendwie. Was war das, Backstreet Boys? Ich weiß nicht. Das war noch New Kids on the Block. Okay, Entschuldigung. 1990. Mhm. Ja, aber sie haben nicht falsch gesungen, ne, wenn sie sagen, halt Schritt für Schritt. Ja, die haben. Ich würde sie vielleicht nicht spielen wollen im Radio. Mehr. Aber. Ich würde sie nie im Radio spielen. Mit dem Satz Step by Step haben sie durchaus. Aber. Was richtig ist gesagt. Ich finde, Berlin ist eine Stadt, die hat so viel Potenzial, auch wenn man davon jetzt nicht mehr so viel merkt, wie man es vielleicht in den 90ern gemerkt hat. Aber wenn man so hinter diese in Lego-Masse eingetauchten Fassaden guckt, da ist doch noch einiges am Brodeln und Kochen und viele machen eben tolle Sachen. Und Radio ist einfach ein unkompliziertes Medium, wo man das, ja, nicht sichtbar, aber zumindest hörbar machen kann. Mhm. Und das finde ich toll. Und deswegen mache ich das auch bei Pi Radio. Mhm. Außerdem ist das ein Sender, der von der Struktur so die Freiheiten gibt, die ich dafür brauche. Ja, er scheint ja wirklich sehr frei zu sein. Wenn ich jetzt, also jetzt auch basisdemokratisch, was jetzt die, wer Bock drauf hat, kann mitmachen halt. Ne? Ja, genau. Da gibt es halt keine harte Tür oder so. Und Werbungsgeschichten. Der Punkt, den du gerade ansprachst, halt, das ist eine riesige Stadt und hier gibt es haufenweise, wenn man einfach mal kurz stehen bleibt und anhält und sich mit den Leuten beschäftigt, haufenweise interessante Dinge und interessante Geschichten und interessante Menschen. Halt, das ist wieder etwas, wo ich jetzt sagen würde, was ich auch am Anfang eingeleitet versuchte zu vermitteln. Das ist ja auch die Motivation, warum ich jetzt diese Kiez-Biografien angefangen habe. Aus meinem individuellen Radius heraus Leute mal ins Gespräch zu holen, um das zu dokumentieren oder öffentlich machen zu können, was immer wieder doch sich als besonders und einzigartig und individuell herausstellt. So. Nun habe ich mich für den Weg des Podcasts entschieden. Also es gibt mir durchaus das, was du vorhin meintest, halt dieses Echtzeitding, ja, irgendwie so. Irgendwo sitzt jemand, der macht es genau in diesem Moment und das Voyeuristische, ob das Verhaspeln oder wie kommt jetzt da raus, das ist beim Podcasting natürlich einfach, weil man hinterher noch schneiden kann, weil ne, man nicht auf so Echtzeit, jetzt haben wir eine Stunde, reduziert ist, sondern es so lang machen kann, wie man Bock hat, irgendwie machen kann. Das sind ja so Unterschiede halt. Ne, mhm. Aber parallel dazu habe ich mich auch fürs Podcasten in diesem Falle entschieden, weil mir die Bedingungen, also wie sie jetzt so bestehen, sie sind ja nicht besser geworden, sie sind härter geworden. Also du bist mit Radio auch auf eine technische Infrastruktur angewiesen, die über dein individuelles Entscheiden hinweg entschieden wird. Nämlich die Frage der Frequenzvergabe. Wie nun 88,4 wird alle 2 Jahre oder was, quasi wird diese Frequenz neu ausgeschrieben und man muss sich neu dafür bewerben. Man muss begründen, warum man halt diese Frequenz dafür geeignet ist oder diese Frequenz bekommen sollte, weil man im Vergleich zu anderen Sendern, die vielleicht nur werbegespiesenen weiteren Dudelfunk anbieten, halt was anderes macht. Aber es ist immer alle 2 Jahre mal eine Phase des Schwitzens, ob man das weitermachen kann, was man tut. So wertvoller man es auch individuell betrachtet, so unkontrollierbar sind die Bedingungen für eine kurze Zeit, irgendwie, ob man das weitermachen darf. So, ja? Und beim Podcast sagt man ja so, fuck off, ich kann das da einpacken, wo ich will. Ja, irgendwie so, ich habe halt, ich weiß nicht, ich wünschte mir auch, halt, Leute würden das live hören können, irgendwie so, aber ich habe gesagt, das war halt ein anderer Schritt. Wie siehst du das? Also das ist meine Befürchtung, warum ich vor so etwas scheue. Du hast den Schritt gemacht, es zu tun. Und es scheint halt, dich in deiner Motivation es zu tun, auch nicht zu behindern, dass du sagen würdest, auf Dauer vielleicht dann doch nicht oder so. Also Podcast ist schon ein tolles Medium, ist ja jetzt auch nicht mehr so das junge Medium. Und mittlerweile hat ja Video auch einen sehr hohen Stellenwert irgendwie bekommen. Aber bei Podcast, ich stelle ja meine eigenen Sendungen auch als Podcast so, zur Verfügung, aber ich mache manchmal auch so Kommentare als Podcast in letzter Zeit, was ich ein sehr schweres Feld finde. Und ich finde, dass man bei einem Podcast einen viel höheren Qualitätsanspruch als Hörer hat. Also das, was der Live-Sendung den Charme verleiht, die Pannen, die Verhaspler, die Fehler, alles, was so ein bisschen schief laufen kann, die Hintergrundgeräusche, das möchte ich bei einem Podcast nicht. Der Podcast ist wie Ein Album, was ich mir kaufe oder ich erwarte als Hörer ein fertiges Produkt und das bringt mich natürlich auch dahin, dass ich meine Sendung, wenn ich die im Nachhinein online stelle, nochmal nachbearbeite. Nicht zensiere großartig, aber natürlich schon mehr auf so medienrechtliche Sachen achte, so wenn jemand ein paar Sachen über die Lippen gekommen sind, die ja, naja, wo sich jemand anders von angegriffen fühlen könnte. Also es versendet sich nicht, es ist halt immer das, da. Genau, es ist eben für die Ewigkeit. Und ja, ich versuche eben was zu machen, was man sich auch eine Weile dann auf seinem MP3-Player oder auf seiner Festplatte aufbewahrt. Und ich finde es ein anderes Medium einfach auf jeden Fall. Obwohl es formal ja ähnlich funktioniert. Ich meine, also so wie du deine Gäste einlädst und mit ihnen sprichst, also ich sehe da schon parallel zu dem, wie ich mich entschieden habe, es zu tun. Halt, ne? Für so, also jemanden einfach aufgrund eines Ansatzes, also einer Frage quasi, wie, also face-to-face ernst zu nehmen und irgendwie das inhaltlich mal zu beleuchten. Mit offenem Ende. Also ich muss gestehen, ich gebe mir jetzt keine Mühe. Also klar, diese Frage halt irgendwie, wo sind die Gedankenpausen? Das ist wertvolle Zeit. Ne? Das kann auch anstrengend sein zu hören, wenn es, fragt man sich, warum ist das jetzt noch drin? So. Aber also ich dachte mir auch, dass Podcast immer so eine Art Experiment und Schuss ins Blaue ist. Ne? Für so dieses Perfekte, dieses Album. Ja? Für so, beim Live-Podcast habe ich das nie so wahrgenommen. Da darf man sich auch verhaspeln. Und da und andersrum habe ich mich auch gefragt, also was ist für eine Einheitsweise zu sagen, nee, das machen wir nochmal. So, also das, wie willst du ein Gespräch entwickeln, wenn du halt sagst, ja, das war jetzt nicht die richtige Antwort, gehen wir jetzt mal 3 Minuten zurück und dann schneiden wir das neu irgendwie so. Das wirkt ja auch dann irgendwann nicht mehr echt, authentisch, ich weiß es nicht. Also darum geht es doch auch, Authentizität im Gespräch. Ja. Das erste Mal, dass ich einen Podcast gehört habe, das war 2004, ein privater, der hat in einer ziemlich penetranten Stimme erzählt, wie er mit seiner Oma auf den Berg gelaufen ist. Und ich fand es total schlimm. Ich fand es nicht cool, ich fand es überhaupt nicht attraktiv zu hören, ich fand es null interessant. Banane. Aber es war, glaube ich, auch so ein bisschen repräsentativ für die Zeit. So, haha, alle machen jetzt Medien, ich mache auch irgendwas. Und mittlerweile ist es so, dass ich Live-Radio selber kaum noch höre, außer diese Schaltprogramme, die auf der Frequenz 88.4 laufen. Und die übrigens auch, falls jemand das von Wonders hört, durchaus über Internet gestreamt werden. Ne? Ja, genau. Also es gibt dieses Radio auch im Netz zu hören. Ich höre es eigentlich auch gar nicht mehr über Antenne, sondern in erster Linie über Stream, weil mein... Ja, es ist einfach technischen Gründen geschuldet. Mein Antennenkabel reicht nicht von dort der Ecke, sondern nur bis da und nicht bis hier, weil die Anlage jetzt in einer anderen Ecke steht. Verlängerung. Ja. Oder aber im Internet hören. Ich höre viele Podcasts, professionelle Podcasts, die aber von öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten kommen. Also die Drittverwertung quasi. Ja, genau. Also ich bin wirklich einer von denen, die selbstbestimmt ihr Radioprogramm zusammenstellen möchten und niemanden brauchen, der das für sie macht, sondern bei mir ist es sehr, sehr stark interessengesteuert und ja, ich höre eigentlich so eine Mischung aus freien Radios, Bürgerradios und wortlastigen öffentlich-rechtlichen Sendern. Was würdest du machen, also wenn jetzt das zum Beispiel mit der Frequenzvergabe einfach mal nicht mehr so weitergehen würde wie bisher, sondern du halt nicht mehr in der Form das Radio machen kannst, was du gerade tust. Also ich drücke dir die Daumen, dass es noch lange hält, auf jeden Fall, weil ich denke, es ist eine gute Sache. Würdest du eher dann gucken, wo du andersweitig Radio machen kannst oder würdest du dein Sendungs-, dein Magazinformat zähneknirschend wie andere auf digitale Kabelfrequenzen verschoben werden oder manche gehen dann halt wirklich in diesen Podcast-Bereich rein, was ja immer den Touch hat, das wie nennt man das? Nicht beleidigte Leberwurst, aber halt, es ist nur die zweite oder die dritte Wahl, um das noch zu tun, was man gerne tun möchte. Also, wie würdest du dich entscheiden? Würdest du wirklich sagen, nein, ich muss einfach ein neues Radio finden? Ich will Radio machen? Oder würdest du eher sagen, naja, dann mache ich jetzt halt einen Podcast? Ich meine, das ist eine hypothetische Frage. Aber wir wissen halt irgendwie so, also das Leben ändert sich und alles hat seine Zeit, ja, irgendwie so. Und vielleicht ist es ja eine Perspektive, mit der ich dich jetzt konfrontiere. Also mein Utopia in Sachen Radio sieht eigentlich so aus, dass die normalen UKW-Frequenzen sich ausdünnen, was so diese Düdelfunker und so angeht. Und da viel mehr Platz ist für die ganzen freien Radioinitiativen, dass man sich nicht eine Frequenz teilen muss. Radio F-Hein, Studio Ansage, Pi-Radio, Multikult FM, Frappo aus Potsdam und wie sie alle heißen, sondern dass alle von denen ihre eigene Frequenz für ihre Gegend bekommen. Das ist natürlich eine Utopie, ne? Und na klar, es ist eine Utopie, aber ich finde es eine anstrebenswerte Sache. Ich meine, die Zustände, die wir jetzt haben, waren vor 8, 7, 5 und vor 20 Jahren auch nicht vorstellbar. Hm. So, dass es eben so ein buntes Schaltprogramm gibt, was allen die Chance gibt, die ernsthaft sowas wie freies Radio machen wollen, an einen Tisch auf eine Frequenz zu kommen und sich da reinzuteilen erstmal. Ist ein Digital Audio Broadcast, DAB, also dieser digitale Rundfunk, ein Thema? Also auf der einen Seite, vielleicht gehen Leute von UKW weg und machen auf einer digitalen Frequenz Radio. Digital heißt ja auch, wie wir wissen, dass plötzlich ein größeres Spektrum an Sendeplätzen existieren, weil halt man nicht mehr eine analoge Frequenz sich teilen muss. Ist DAB eher eine Chance für unabhängiges Radio oder bleibt man lieber bei der UKW und lässt die anderen auf DAB gehen, weil das ist dann halt quasi so der offizielle ökonomische Fortschritt so ungefähr und dann sollen sich da alle austoben und man hofft, dass man UKW-Frequenzen frei bekommt, um dann einfach Bürgerradio auf die freigesetzten Frequenzen zu setzen. Ja, ich halte DAB für so eine ähnliche Totgeburt wie damals die Minidisc. Schon, also DAB Plus auch, ja, also dieses zweite Versuch ist es ja tatsächlich, ne? Ja, ich weiß nicht, fehlen mir so die Berührungspunkte so zum normalen Hörer irgendwie. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht dauert es noch ein bisschen, ehe sich das durchsetzt, vielleicht hat sich es auch schon verlaufen, aber ja, ich finde eben Antennenfrequenz toll, ich finde auch Podcasts toll, ich mache beides und werde auch weiterhin beides machen und weiß, dass man auf beiden Kanälen sein Publikum irgendwie erreicht. Also bei den Live-Sendungen kriege ich immer gar nicht so viel Feedback. Also es kommen manchmal so 1 bis 10, manchmal auch 20, wenn es ein krasses Thema ist, noch viel mehr E-Mails. So doch, wie das Clubsterben. Thema Clubsterben in Prenzlauer Berg, Clubsterben in Berlin war eine Sendung, wo ich tierisch viel Feedback bekommen habe, wo aber auch die Sendung im Nachhinein viel nachgehört worden auf Mixcloud zum Beispiel. Kannst du ja messen dann halt, ne? Ja, das kann man ja direkt sehen irgendwie. Dort waren es irgendwie knapp 500. Und die Sendung ist auch, weil ich das immer auf CBA, Cultural Broadcasting Archive aus Österreich hochstelle, ist auch von einem österreichischen freien Radio in Wien übernommen worden. Also die haben die Sendung nochmal ausgestrahlt. Also haben wir gesagt, dadurch, dass es in diesem Archiv war. Und es hat einfach so gerade diesen Zeitgeist getroffen, ganz krass. Also es war hier ein regionales Thema, aber was eben auch weltweit oder zumindest europaweit irgendeine Bedeutung hat. Und ja, das, also ich glaube, nur zu sagen, ich mache jetzt nur Radio, ich mache nur Antenne oder ich mache nur Podcast, so die Frage stellt sich nicht. Ich finde so dieses Medium Audio für mich nach wie vor interessant, spannend, in welche Richtung sich das auch mal entwickeln möge. Ein Teilbereich, noch ein Fragenkomplex, das Wort Kiez. Ne? Also ich nenne das hier Kiez-Biografien. Du machst Radio für den Nordosten von Berlin, also auch Kiez-Radio. So. Das Clubsterben in Prenzlauer Berg, ein lokales Phänomen, hat deutschlandweit oder europaweit, vielleicht international, Anklang gefunden. Also irgendwie haben die Leute von ganz woanders, wie du mal von beschriebst, halt, da sitzt irgendjemand am anderen Ende des Erdballs und macht Radio und ich höre hier zu. Ja, so wurde es übernommen. Aber das, was halt passiert und worüber gesprochen wird, ist das, was in der wirklich auch allernächsten Umgebung geschieht, für die du das auch in erster Linie machst und nicht für die Hörer in Österreich oder für Australien oder was auch immer. Wenn sie Interesse haben, das zu hören, super. Aber ich gehe nicht davon aus, dass du wie ein Radiosender normalerweise, ja, wenn es um Quoten geht, denken musst, ne, was ist eigentlich meine Hörer, Gruppe und wie, mit welchem Thema erreiche ich sie, wie kann ich wachsen. So, das kann dir ja mit dem Bürgerradio eigentlich ein bisschen scheißegal sein, wie es mir auch mit meinem Podcast scheißegal sein kann. So. Aber es, der Kiez scheint ja ein Parameter zu sein, der durchaus relevant war, um das Konzept zu entwerfen, was man da machen möchte. Also was ist der Kiez für dich mittlerweile geworden? Weil ich habe auch jetzt nochmal, du hattest auch mal ein Interview gegeben im wahrsten Sinne des Wortes Lokalzeitung, in Prenzlauer Berg. Und da hatten die ein Zitat rausgenommen, wo du sagtest, sowas wie solche Konzepte wie Prenzlauer Berg ist Kinderwagenkiez oder auch hier der Schwabenhass, das sind alles vollkommen abgefrühstückte Ansätze, Kiez zu definieren. Das ist ja so eine negative Definition. Ihr gehört nicht dazu oder das ist ein Kiez, der nicht mehr der Kiez ist, wie er mal als Kiez war. So. Also ein Kiez wandelt sich. Du machst Kiez-Radio. Wenn du Radio machst für den Kiez, welchen Kiez hast du vor Augen, vom inneren Auge, wenn du deine Sendung machst? Was für ein Hörerbild hast du irgendwie so? Also weil der Kiez ist für mich ja, das ist ja Schöne beim Radio, um jetzt nochmal so den Monolog zu Ende zu bringen. Du hast eine Reichweite, ja, irgendwie, und du, so Bild, das Bild ist so die Antenne auf dem Dach, die so, wie damals beim Schwarzen Kanal, ja, so einmal ein Radius streut und das ebbt irgendwann aus und ab da wird es schwierig, das noch zu empfangen. Hm. Also, das heißt irgendwie von Leuten aus dem Kiez für Leute aus dem Kiez. Nur was ist der Kiez? Also Radio mache ich in erster Linie für meine Freunde und weiteren Bekannten. Also die habe ich vor Augen, wenn ich die Sendung mache. Und dieser Kiez-Begriff, naja. Also es ist schon was Berlinerisches, ne? Irgendwie so, ja, wie gesagt, Kiez Weißensee hin, Kiez ist anders her, als Prenzlauer Berg. So, Kiez, also manche verstehen darunter eben ihr persönliches Wohnumfeld. Manche verstehen darunter eine lebendigere Gegend mit viel Kultur und Subkultur, vielen kleinen Läden, wenig großen Läden und Ketten, viel Selbstorganisation und wenig Fremdbestimmung. Für mich ist es einfach so die Gegend, in der ich groß geworden bin. Und mittlerweile ist es für mich so, dass wenn ich durch die Straßen dieser Gegend laufe, die Straßen mit drei Paar Augen sehe. Also einerseits habe ich immer noch so das Bild im Kopf aus meiner Kindheit und Jugend, so die bröselnden Fassaden, der Putz, die Wandbemalungen, die man irgendwie noch aus ganz anderen Zeiten irgendwie sehen konnte, wo man so Geschichte ablesen konnte. Also Kohlenkeller. Und Inschriften, was weiß ich, Molkerei oder Sattlerei, Kolonialwarenladen, so wo man merkt, oh, hier war mal was anderes, wie so ein Paralleluniversum, was noch so durchschimmert. Ich habe so diese bunte Aufbruchstimmung, diesen Pioniergeist hier erlebt und habe den eben noch so im Kopf, so mit Jugendclubs, selbstorganisierten Sachen, Medienwerkstätten, Abenteuerspielplätzen hier in der Gegend und kennen jetzt eben auch die Phase, die jetzt aktuell ist, in dem gut verdienende Leute, die einen Lifestyle of Health and Sustainability pflegen möchten, ja, hier eben auch ganz gut aufgehoben sind und für andere eben nicht mehr so viel Platz ist. Und es ist eben, wie es ist. Und ja, das ist für mich das, was du Kiez bezeichnest. Also so diese drei Welten prallen irgendwie in mir irgendwie aufeinander, wenn ich durch die Gegend laufe. Aber ich akzeptiere das eben so. Es ist, wie es ist. Und ich fühle mich trotzdem noch irgendwie wohl und zu Hause hier. In erster Linie fühle ich mich ja zu Hause. Es ist in meine Heimat. Ja, das ist ja so Heimatbegriff dann manchmal ein bisschen so. Hattest du schon mal jemanden aus dem Feld der Health and Sustainability bei dir in der Sendung als Gast? Nö. Noch nicht, ne? Weil ich frage mich immer halt, was will ich die fragen? Also was haben die zu erzählen? So, also, wahrscheinlich haben sie was zu erzählen, aber vielleicht haben sie Sachen zu erzählen, die ich gar nicht hören will. Ja, irgendwie so. Klar. Woher kommt die Kohle, ja? Ja, ich meine, also es gibt schon viele von meinen Freunden und Bekannten, die so darauf achten, dass sie einigermaßen gesund durchs Leben kommen und auch so ein bisschen checken, so was sie kaufen und was sie nicht kaufen. Aber es ist so, nicht das Zentrum der Existenz. Ja, aber es ist nicht deren Lebensmittelpunkt und die haben vielleicht der Welt noch andere tolle Sachen zu geben als ein bewusstes Einkaufsverhalten. Ja, vielleicht ist auch, wenn du einen Gast einlädst, ob du zum Gespräch im Podcast oder zum Gespräch im Radio, es ist doch sehr stark kreativitätsgetrieben. Voll. So, das heißt also, ich hätte mal überlegt, ob ich mal mit einem Banker sprechen soll, der mir mal die Finanzkrise erklärt. So, ja. Mhm. Aber auch da muss ich natürlich dann halt irgendwie straight sein und sagen, okay, das ist jemand, der vielleicht eine andere politische, wohl wirtschaftspolitische Meinung hat als ich, wo ich dann halt mir wünschen würde, ich würde die Kritikpunkte hören, weil ich vielleicht so doof bin, ja, irgendwie, dass ich denke, es kann nicht alles Gold sein, was glänzt. Irgendwie habe ich vielleicht aber dann halt einen Vertreter, der halt sagt, nein, es geht darum, dieses System aufrechtzuerhalten und das ist auch gut so. Ne? Und da frage ich mich halt immer, das hat nichts mit Kreativität zu tun. Könnte dann eher in ein Streitgespräch ausarten, was jetzt das hier jetzt ja nun nicht war. Ne? Also es war ja nicht nur so ein Abgleich der Herangehensweise. Ja, andere können das besser, glaube ich. Zu streiten. Also ja, also ich habe ja eine recht pießige Sendung und ich glaube, so diese Themenkomplexe zu beleuchten, das ist nicht meine Stärke. Mhm. Also ich glaube, bin jemand, der gut Leute miteinander vernetzen kann, der auch viele Leute kennt und sich so für, kann, ja, sich für die Stadt interessiert und für das, was der Stadt Leben verleiht. Also was Kulturelles eigentlich. Ne? Ja, und genau das versuche ich eben ans Tageslicht zu befördern, hörbar zu machen. Vielleicht sind das auch genau die Geschichten, wo man mit Aufmerksamkeit gerne zuhört, weil es einen auch im Vergleich zu anderen Dingen vielleicht nicht so anstrengt oder abtürnt. Also zu Hause zu sitzen und solche, also kulturelle Informationen zu bekommen oder auch Biografien beleuchtet zu bekommen, irgendwie das mit sich selbst abzugleichen, ist eine dankbarere Tätigkeit, als etwas zu machen, wo halt Leute, wie ich ab und zu mittlerweile das normale Radio im Informationsblock ausschalte, weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Ja, ne, man fragt sich ja auch immer, wenn man Radio hört oder generell Zeitungen liest oder sonst irgendwas, was geht mich das an? Aber wenn ich das schaffe, ja, so Nachbarschaftsradio zu machen, was ja schon was sehr konkret mit einem zu tun hat, das ist mein Umfeld, meine Umgebung, das sind vielleicht sogar meine Freunde, die da gerade im Radio sind oder ich selbst, dann weiß ich nicht, das ist ein großer Pluspunkt. Und das will ich nicht missen. Ja, ich würde sagen, mein Zeitrahmen, den ich mir gesteckt habe, ist eigentlich auch, wie nennt man das, der Rahmen ist zu, der Rahmen ist voll, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Ende der Sendung. Das waren die Kiezbiografien, die Ausgabe 6. Heute mit Jens Steiner, dem King von Prenzlauer Berg und Radiomoderator auf Pi Radio 88,4 MHz. Und wir sind alle King von Prenzlauer Berg und Queen. Wenn ihr, die das hört, weitere Gespräche mit Menschen, die ich kennen und schätzen gelernt habe, hören wollt, dann könnt ihr das jederzeit im zeitunabhängigen Format Podcast www.kiezbiografien.de oder auch zu finden auf den Plattformen von iTunes, podcast.de, podstar.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zu den nächsten Kiezbiografien. Icke Lutz Borneberg. Tschüss. Willst du noch Tschüss sagen? Tschüss. Tschüss.